Abschnitt 3 von Der arme Spielmann von Franz Grillparzer. Diese LibriVox-Aufnahme ist in der Public Domain. Gelesen von Abai im April 2012. Abschnitt 3. So gelangte ich nach Hause, auf mein Zimmer und wartete der Dinge, die da kommen sollten. Und sie blieben nicht aus. Der Bediente hatte mich dennoch erkannt. Ein paar Tage darauf trat der Sekretär meines Vaters zu mir auf die Stube und kündigte mir an, dass ich das elterliche Haus zu verlassen hätte. Alle meine Gegenreden waren fruchtlos. Man hatte mir in einer entfernten Vorstadt ein Kämmerchen gemietet und so war ich denn ganz aus der Nähe der Angehörigen verbannt. Auch meine Sängerin bekam ich nicht mehr zu sehen. Man hatte ihr den Kuchenhandel auf der Kanzlei eingestellt und ihres Vaters Laden zu betreten konnte ich mich nicht entschließen, da ich wusste, dass es dem meinigen missfiel. Ja, als ich dem alten Greisler zufällig auf der Straße begegnete, wandte er sich mit einem grimmigen Gesichte von mir ab und ich war wie niedergedonnert. Da holte ich denn, halbe Tage lang allein, meine Geige hervor und spielte und übte. Es sollte aber noch schlimmer kommen. Das Glück unseres Hauses ging abwärts. Mein jüngster Bruder, ein eigenwilliger, ungestümer Mensch, Offizier bei den Dragonern, musste eine unbesonnene Wette, infolge der er, vom Ritt erhitzt, mit Pferd und Rüstung durch die Donau schwamm, es war tief in Ungarn, mit dem Leben bezahlen. Der ältere, geliebteste, war in einer Provinz am Ratstisch angestellt. In immerwährender Widersetzlichkeit gegen seinen Landesvorgesetzten und, wie sie sagten, heimlich dazu von unserem Vater aufgemuntert, erlaubte er sich sogar unrichtige Angaben, um seinem Gegner zu schaden. Es kam zur Untersuchung und mein Bruder ging heimlich aus dem Lande. Die Feinde unseres Vaters, deren viele waren, benutzten den Anlass, um ihn zu stürzen. Von allen Seiten angegriffen und ohnehin ingrimmig über die Abnahme seines Einflusses, hielt er täglich die angreifendsten Reden in der Ratssitzung. Mitten in einer derselben traf ihn ein Schlagfluss. Er wurde sprachlos nach Hause gebracht. Ich selbst erfuhr nichts davon. Des anderen Tages auf der Kanzlei bemerkte ich wohl, dass sie heimlich flüsterten und mit den Fingern nach mir wiesen. Ich war aber derlei schon gewohnt und hatte kein Arges. Freitags darauf, es war mittwochs gewesen, wurde mir plötzlich ein schwarzer Anzug mit Flor auf die Stube gebracht. Ich erstaunte und fragte und erfuhr. Mein Körper ist sonst stark und widerhältig, aber da fiel's mich an mit Macht. Ich sank besinnungslos zu Boden. Sie trugen mich ins Bette, wo ich fieberte und irre sprach den Tag hindurch und die ganze Nacht. Des anderen Morgens hatte die Natur die Oberhand gewonnen, aber mein Vater war tot und begraben. Ich hatte ihn nicht mehr sprechen können, ihn nicht um Verzeihung bitten wegen all des Kummers, den ich ihm gemacht, nicht mehr danken für die unverdienten Gnaden, ja, Gnaden, denn seine Meinung war gut und ich hoffte, ihn einst wiederzufinden, wo wir nach unseren Absichten gerichtet werden und nicht nach unseren Werken. Ich blieb mehrere Tage auf meinem Zimmer, kaum dass ich Nahrung zu mir nahm. Endlich ging ich doch hervor, aber gleich nach Tische wieder nach Hause, und nur des Abends irrte ich in den dunklen Straßen umher wie Kain, der Brudermörder. Die väterliche Wohnung war mir dabei ein Schreckbild, dem ich sorgfältigst aus dem Wege ging. Einmal aber, gedankenlos vor mich hinstarrend, fand ich mich plötzlich in der Nähe des gefürchteten Hauses. Meine Knie zitterten, dass ich mich anhalten musste. Hinter mir an die Wand greifend erkenne ich die Türe des Kreislerladens und darin sitzend Barbara, einen Brief in der Hand, neben ihr das Licht auf dem Ladentische und hart dabei in aufrechter Stellung der Vater, der ihr zuzusprechen schien. Und wenn es mein Leben gegolten hätte, ich musste eintreten. Niemanden zu haben, dem man sein Leid klagen kann, niemanden, der Mitleid fühlt. Der Alte, wusste ich wohl, war auf mich erzürnt, aber das Mädchen sollte mir ein gutes Wort geben. Doch es kam ganz entgegengesetzt. Barbara stand auf, als ich eintrat, warf mir einen hochmütigen Blick zu und ging in die Nebenkammer, deren Türe sie abschloss. Der Alte aber fasste mich bei der Hand, hieß mich niedersetzen, tröstete mich, meinte aber auch, ich sei nun ein reicher Mann und hätte mich um niemanden mehr zu kümmern. Er fragte, wie viel ich geerbt hätte. Ich wusste das nicht. Er forderte mich auf, zu den Gerichten zu gehen, was ich versprach. In den Kanzleien, meinte er, sei nichts zu machen. Ich sollte meine Erbschaft im Handel anlegen. Knoppern und Früchte werfen guten Profit ab. Ein Kompagnon, der sich darauf verstände, könne Groschen in Gulden verwandeln. Er selbst habe sich einmal viel damit abgegeben. Dabei rief er wiederholt nach dem Mädchen, die aber kein Lebenszeichen von sich gab. Doch schien mir, als ob ich an der Türe zuweilen rascheln hörte. Da sie aber immer nicht kam und der Alte nur vom Gelde redete, empfahl ich mich endlich und ging, wobei der Mann bedauerte, mich nicht begleiten zu können, da er allein im Laden sei. Ich war traurig über meine verfehlte Hoffnung und doch wunderbar getröstet. Als ich auf der Straße stehen blieb und nach dem Hause meines Vaters hinüberblickte, hörte ich plötzlich hinter mir eine Stimme, die gedämpft und im Tone des Unwillens sprach. »Trauen Sie nicht gleich jedermann, man meint es nicht gut mit Ihnen.« So schnell ich mich umkehrte, sah ich doch niemand, nur das Klirren eines Fensters im Erdgeschosse, das zu des Kreislers Wohnung gehörte, belehrte mich, wenn ich auch die Stimme nicht erkannt hatte, dass Barbara die geheime Warnerin war. Sie hatte also doch gehört, was im Laden gesprochen worden. Wollte sie mich vor ihrem Vater warnen? Oder war ihr zu Ohren gekommen, dass gleich nach meines Vaters Tode, teils Kollegen aus der Kanzlei, teils andere ganz unbekannte Leute mich bitten um Unterstützung und Nothilfe angegangen, ich auch zugesagt, wenn ich erst zu Geld kommen würde? Was einmal versprochen, musste ich halten, in Zukunft aber beschloss ich, vorsichtiger zu sein. Ich meldete mich wegen meiner Erbschaft. Es war weniger, als man geglaubt hatte, aber doch sehr viel, nahe an 11.000 Gulden. Mein Zimmer wurde den ganzen Tag von Bittenden und Hilfesuchenden nicht leer. Ich war aber beinahe hart geworden und gab nur, wo die Not am größten war. Auch Barbaras Vater kam. Er schmälte, dass ich sie schon 3 Tage nicht besucht, worauf ich der Wahrheit gemäß erwiderte, dass ich fürchte, seiner Tochter zur Last zu sein. Er aber sagte, das solle mich nicht kümmern, er habe ihr schon den Kopf zurechtgesetzt, wobei er auf eine boshafte Art lachte, so dass ich erschrak. Dadurch an Barbaras Warnung rückerinnert, verhehlte ich, als wir bald im Gespräche darauf kamen, den Betrag meiner Erbschaft, auch seinen Handelsvorschlägen wich ich geschickt aus. Wirklich lagen mir bereits andere Aussichten im Kopfe. In der Kanzlei, wo man mich nur meines Vaters wegen geduldet hatte, war mein Platz bereits durch einen anderen besetzt, was mich, da kein Gehalt damit verbunden war, wenig kümmerte. Aber der Sekretär meines Vaters, der durch die letzten Ereignisse brotlos geworden, teilte mir den Plan zur Errichtung eines Auskunfts-, Kopier- und Übersetzungskomptoirs mit, wozu ich die ersten Einrichtungskosten vorschießen sollte, indes er selbst die Direktion zu übernehmen bereit war. Auf mein Andringen wurden die Kopierarbeiten auch auf Musikalien ausgedehnt, und nun war ich in meinem Glücke. Ich gab das erforderliche Geld, ließ mir aber, schon vorsichtig geworden, eine Handschrift darüber ausstellen. Die Kaution für die Anstalt, die ich gleichfalls vorschoss, schien, obgleich beträchtlich, kaum der Rede wert, da sie bei den Gerichten hinterlegt werden musste und dort mein blieb, als hätte ich sie in meinem Schranke. Die Sache war abgetan und ich fühlte mich erleichtert, erhoben, zum ersten Male in meinem Leben selbstständig, ein Mann. Kaum, dass ich meines Vaters noch gedachte. Ich bezog eine bessere Wohnung, änderte einiges in meiner Kleidung und ging, als es Abend geworden, durch wohlbekannte Straßen nach dem Kreislerladen, wobei ich mit den Füßen schlenkerte und mein Lied zwischen den Zähnen summte, obwohl nicht ganz richtig. Das B in der zweiten Hälfte habe ich mit der Stimme nie treffen können. Froh und guter Dinge langte ich an, aber ein eiskalter Blick Barbaras warf mich sogleich in meine frühere Zaghaftigkeit zurück. Der Vater empfing mich aufs Beste, sie aber tat, als ob niemand zugegen wäre, fuhr fort, Papiertüten zu wickeln und mischte sich mit keinem Worte in unser Gespräch. Nur als die Rede auf meine Erbschaft kam, fuhr sie mit halbem Leibe empor und sagte fast drohend, »Vater«, worauf der Alte sogleich den Gegenstand änderte. Sonst sprach sie den ganzen Abend nichts, gab mir keinen zweiten Blick, und als ich mich endlich empfahl, klang ihr Guten Abend, beinahe wie ein Gott sei Dank. Aber ich kam wieder, und sie gab allmählich nach. Nicht, als ob ich ihr irgendetwas zu Danke gemacht hätte. Sie schalt und tadelte mich unaufhörlich. Alles war ungeschickt. Gott hatte mir zwei linke Hände erschaffen. Mein Rock saß wie an einer Vogelscheuche, ich ging wie die Enten, mit einer Anmahnung an den Haushahn. Besonders zuwider war ihr meine Höflichkeit gegen die Kunden. Da ich nämlich bis zur Eröffnung der Kopieranstalt ohne Beschäftigung war und überlegte, dass ich dort mit dem Publikum zu tun haben würde, so nahm ich als Vorübung an dem Kleinverkauf im Kreislergewölbe tätigen Anteil, was mich oft halbe Tage lang festhielt. Ich wog Gewürz ab, zählte den Knaben Nüsse und Welkpflaumen zu, gab Kleingeld heraus, letzteres nicht ohne häufige Irrungen, wo denn immer Barbara dazwischenfuhr, gewalttätig wegnahm, was ich eben in den Händen hielt und mich vor den Kunden verlachte und verspottete. Machte ich einem der Käufer einen Bückling oder empfahl mich ihnen, so sagte sie barsch, ehe die Leute noch zur Türe hinaus waren, die Ware empfiehlt, und kehrte mir den Rücken. Manchmal aber wieder war sie ganz Güte. Sie hörte mir zu, wie ich erzählte, was in der Stadt vorging, aus meinen Kinderjahren, von dem Beamtenwesen in der Kanzlei, wo wir uns zuerst kennengelernt. Dabei ließ sie mich aber immer allein sprechen und gab nur durch einzelne Worte ihre Billigung oder, was öfter der Fall war, ihre Missbilligung zu erkennen. Von Musik oder Gesang war nie die Rede. Erstlich meinte sie, man müsse entweder singen oder das Maul halten, zu reden sei da nichts. Das Singen selbst aber ging nicht an. Im Laden war es unziemlich und die Hinterstube, die sie und ihr Vater gemeinschaftlich bewohnten, durfte ich nicht betreten. Einmal aber, als ich unbemerkt zur Türe hereintrat, stand sie eben auf den Zehenspitzen emporgerichtet, den Rücken mir zugekehrt und mit den erhobenen Händen, wie man nach etwas sucht, auf einem der höheren Stellbretter herumtastend. Und dabei sang sie leise in sich hinein. Es war das Lied, mein Lied. Sie aber zwitscherte wie eine Grasmücke, die am Bache das Hälslein wäscht und das Köpfchen herumwirft und die Federn sträubt und wieder glättet mit dem Schneeblein. Mir war, als ginge ich auf grünen Wiesen. Ich schlich näher und näher und war schon so nahe, dass das Lied nicht mehr von außen, dass es aus mir herauszutönen schien, ein Gesang der Seelen. Da konnte ich mich nicht mehr halten und fasste mit beiden Händen ihren in der Mitte nach vorn strebenden und mit den Schultern gegen mich gesenkten Leib. Da aber kam's. Sie wirbelte wie ein Kreisel um sich selbst. Glutrot vor Zorn im Gesichte stand sie vor mir da. Ihre Hand zuckte, und ehe ich mich entschuldigen konnte, sie hatten, wie ich schon früher berichtet, auf der Kanzlei öfter von einer Ohrfeige erzählt, die Barbara, noch als Kuchenhändlerin, einem Zudringlichen gegeben. Was sie da sagten von der Stärke des eher klein zu nennenden Mädchens und der Schwungkraft ihrer Hand, schien höchlich und zum Scherze übertrieben. Es verhielt sich aber wirklich so und ging ins Riesenhafte. Ich stand wie vom Donner getroffen. Die Lichter tanzten mir vor den Augen. Aber es waren Himmelslichter. Wie Sonne, Mond und Sterne, wie die Engelein, die Versteckens spielen und dazu singen. Ich hatte Erscheinungen, ich war verzückt. Sie aber, kaum minder erschrocken als ich, fuhr mit ihrer Hand wie begütigend über die geschlagene Stelle. Es mag wohl zu stark ausgefallen sein, sagte sie, und, wie ein zweiter Blitzstrahl, fühlte ich plötzlich ihren warmen Atem auf meiner Wange und ihre zwei Lippen, und sie küsste mich. Nur leicht, leicht, aber es war ein Kuss auf diese meine Wange, hier. Dabei klatschte der alte Mann auf seine Backe und die Tränen traten ihm aus den Augen. Was nun weiter geschah, weiß ich nicht, fuhr er fort. Nur, dass ich auf sie losstürzte und sie in die Wohnstube lief und die Glastüre zuhielt, während ich von der anderen Seite nachdrängte. Wie sie nun zusammengekrümmt und mit aller Macht sich entgegenstemmend gleichsam an dem Türfenster klebte, nahm ich mir ein Herz, verehrtester Herr, und gab ihr ihren Kuss heftig zurück durch das Glas. »Oho, hier geht's lustig her«, hörte ich hinter mir rufen. Es war der Kreisler, der eben nach Hause kam. »Nu, was sich neckt«, sagte er. »Komm nur heraus, Bärbe, und mach keine Dummheiten. Einen Kuss in Ehren kann niemand wehren.« sie aber kam nicht. Ich selbst entfernte mich nach einigen halb bewusstlos gestotterten Worten, wobei ich den Hut des Kreislers statt des meinigen nahm, den er lachend mir in der Hand austauschte. Das war, wie ich ihn schon früher nannte, der Glückstag meines Lebens. Fast hätte ich gesagt, der einzige, was aber nicht wahr wäre, denn der Mensch hat viele Gnaden von Gott. Ich wusste nicht recht, wie ich im Sinne des Mädchens stand. Sollte ich sie mir mehr erzürnt oder mehr begütigt denken? Der nächste Besuch kostete einen schweren Entschluss. Aber sie war gut. Demütig und still, nicht auffahrend wie sonst, saß sie da bei einer Arbeit. Sie winkte mit dem Kopfe auf einen nebenstehenden Schemel, dass ich mich setzen und ihr helfen sollte. So saßen wir dann und arbeiteten. Der Alte wollte hinausgehen. »Bleib doch da, Vater«, sagte sie, »was ihr besorgen wollt, ist schon abgetan.« Er trat mit dem Fuße hart auf den Boden und blieb. Ab und zugehend sprach er von diesem und jenem, ohne dass ich mich in das Gespräch zu mischen wagte. Da stieß das Mädchen plötzlich einen kleinen Schrei aus. Sie hatte sich beim Arbeiten einen Finger geritzt und obgleich sonst gar nicht weichlich, schlenkerte sie mit der Hand hin und her. Ich wollte zusehen, aber sie bedeutete mich fortzufahren. »Halfanzerei und kein Ende«, brummte der Alte, und vor das Mädchen hintretend sagte er mit starker Stimme, »was zu besorgen war, ist noch gar nicht getan«, und so ging er schallenden Trittes zur Türe hinaus. Ich wollte nun anfangen, mich von gestern her zu entschuldigen, sie aber unterbrach mich und sagte, »lassen wir das und sprechen wir jetzt von gescheiteren Dingen.« Sie hob den Kopf empor, maß mich vom Scheitel bis zur Zehe und fuhr in ruhigem Tone fort, »Ich weiß kaum selbst mehr den Anfang unserer Bekanntschaft, aber Sie kommen seit einiger Zeit öfter und öfter, und wir haben uns an Sie gewöhnt. Ein ehrliches Gemüt wird Ihnen niemand abstreiten, aber Sie sind schwach, immer auf Nebendinge gerichtet, so dass Sie kaum imstande wären, Ihren eigenen Sachen selbst vorzustehen. Da wird es denn Pflicht und Schuldigkeit von Freunden und Bekannten, ein Einsehen zu haben, damit Sie nicht zu Schaden kommen. Sie versitzen hier halbe Tage im Laden, zählen und wägen, messen und markten, aber dabei kommt nichts heraus. Was gedenken Sie in Zukunft zu tun, um Ihr Fortkommen zu haben?« Ich erwähnte der Erbschaft meines Vaters. »Die mag recht groß sein«, sagte sie. Ich nannte den Betrag. »Das ist viel und wenig«, erwiderte sie. »Viel, um etwas damit anzufangen, wenig, um vom Breiten zu zehren. Mein Vater hat Ihnen zwar einen Vorschlag getan, ich riet Ihnen aber ab. Denn einmal hat er schon selbst Geld bei derlei Dingen verloren. Dann«, setzte sie mit gesenkter Stimme hinzu, »ist er so gewohnt, von Fremden Gewinn zu ziehen, dass er es Freunden vielleicht auch nicht besser machen würde. Sie müssen jemand an der Seite haben, der es ehrlich meint.« Ich wies auf sie. »Ehrlich bin ich«, sagte sie. Dabei legte sie die Hand auf die Brust und ihre Augen, die sonst ins Grau Lichte spielten, glänzten hellblau, himmelblau. »Aber mit mir hat's eigene Wege. Unser Geschäft wirft wenig ab und mein Vater geht mit dem Gedanken um, einen Schenkladen aufzurichten. Da ist dann kein Platz für mich. Mir bliebe nur die Handarbeit, denn dienen mag ich nicht.« Und dabei sah sie aus wie eine Königin. »Man hat mir zwar einen anderen Antrag gemacht«, fuhr sie fort, indem sie einen Brief aus ihrer Schürze zog und halb widerwillig auf den Ladentisch warf, »aber da müsste ich fort von hier.« »Und weit?«, fragte ich. »Warum? Was kümmert Sie das?« Ich erklärte, dass ich an denselben Ort hinziehen wollte. »Sie sind ein Kind«, sagte sie. »Das ginge nicht an und wären ganz andere Dinge. Aber wenn Sie Vertrauen zu mir haben und gerne in meiner Nähe sind, so bringen Sie den Putzladen an sich, der hier nebenan zu Verkauf steht. Ich verstehe das Werk, und um den bürgerlichen Gewinn aus Ihrem Gelde dürften Sie nicht verlegen sein. Auch finden Sie selbst mit Rechnen und Schreiben eine ordentliche Beschäftigung. Was ich etwa noch weiter ergebe, davon wollen wir jetzt nicht reden. Aber ändern müssten Sie sich. Ich hasse die weibischen Männer.« Ich war aufgesprungen und griff nach meinem Hute. »Was ist? Wo wollen Sie hin?«, fragte sie. »Alles abbestellen«, sagte ich mit kurzem Atem. »Was denn?« Ich erzählte ihr nun meinen Plan zur Errichtung eines Schreib- und Auskunftskomptoirs. »Da kommt nicht viel heraus«, meinte sie. »Auskunft einziehen kann ein jeder selbst und schreiben hat auch ein jeder gelernt in der Schule. Ich bemerkte, dass auch Musikalien kopiert werden sollten, was nicht jedermanns Sache sei.« »Kommen Sie schon wieder mit solchen Albernheiten?« fuhr sie mich an. »Lassen Sie das Musizieren und denken Sie auf die Notwendigkeit. Auch wären Sie nicht imstande, einem Geschäfte selbst vorzustehen.« Ich erklärte, dass ich einen Kompagnon gefunden hätte. »Einen Kompagnon?« rief sie aus. »Da will man Sie gewiss betrügen. Sie haben doch noch kein Geld hergegeben.« Ich zitterte, ohne zu wissen, warum. »Haben Sie Geld gegeben?« fragte sie noch einmal. Ich gestand die 3000 Gulden zur ersten Einrichtung. 3000 Gulden!« rief sie. »So vieles Geld!« »Das Übrige«, fuhr ich fort, »ist bei den Gerichten hinterlegt und jedenfalls sicher.« »Also noch mehr?« schrie sie auf. Ich gab den Betrag der Kaution an. »Und haben Sie die selbst bei den Gerichten angelegt?« »Es war durch meinen Kompagnon geschehen. Sie haben doch einen Schein darüber.« »Ich hatte keinen Schein.« »Und wie heißt Ihr sauberer Kompagnon?« fragte sie weiter. Ich war einigermaßen beruhigt, ihr den Sekretär meines Vaters nennen zu können. »Gott, der Gerechte!« rief sie aufspringend und die Hände zusammenschlagen. »Vater, Vater!« Der Alte trat herein. »Was habt ihr heute aus den Zeitungen gelesen?« »Von dem Sekretarius«, sprach er. »Wohl, wohl!« »Nun, der ist durchgegangen, hat Schulden über Schulden hinterlassen und die Leute betrogen. Sie verfolgen ihn mit Steckbriefen.« »Vater«, rief sie, »er hat ihm auch sein Geld anvertraut. Er ist zugrunde gerichtet.« »Potz, Dummköpfe und kein Ende«, schrie der Alte, »hab ich's nicht immer gesagt.« Aber das war ein Entschuldigen. Einmal lachte sie über ihn, dann war er wieder ein redliches Gemüt. Aber ich will dazwischenfahren. Ich will zeigen, wer hier im Hause ist. Du, Barbara, marsch hinein in die Kammer. Sie aber, Herr, machen Sie, dass Sie fortkommen und verschonen uns künftig mit Ihren Besuchen. Hier wird kein Almosen gereicht.« »Vater«, sagte das Mädchen, »seid nicht hart gegen ihn, er ist ja doch unglücklich genug.« »Eben darum«, rief der Alte, »will ich's nicht auch werden. Das, Herr«, fuhr er fort, indem er auf den Brief zeigte, den Barbara vorher auf den Tisch geworfen hatte, »das ist ein Mann, hat Grütze im Kopfe und Geld im Sack, betrügt niemanden, lässt sich aber auch nicht betrügen, und das ist die Hauptsache bei der Ehrlichkeit.« Ich stotterte, dass der Verlust der Kaution noch nicht gewiss sei. »Ja«, rief er, »wird ein Narr gewesen sein, der Sekretarius. Ein Schelm ist er, aber pfiffig. Und nun gehen Sie nur rasch, vielleicht holen Sie ihn noch ein.« Dabei hatte er mir die flache Hand auf die Schulter gelegt und schob mich gegen die Türe. Ich wich dem Drucke seitwärts aus und wendete mich gegen das Mädchen, die, auf den Ladentisch gestützt, dastand, die Augen auf den Boden gerichtet, wobei die Brust heftig auf- und niederging. Ich wollte mich ihr nähern, aber sie stieß zornig mit dem Fuße auf den Boden, und als ich meine Hand ausstreckte, zuckte sie mit der ihren halb empor, als ob sie mich wiederschlagen wollte. Da ging ich, und der Alte schloss die Tür hinter mir zu. Ich wankte durch die Straßen zum Tor hinaus, ins Feld. Manchmal fiel mich die Verzweiflung an, dann kam aber wieder Hoffnung. Ich erinnerte mich, bei Anlegung der Kaution den Sekretär zum Handelsgericht begleitet zu haben. Dort hatte ich unter dem Torwege gewartet und er war allein hinaufgegangen. Als er herabkam, sagte er, alles sei berichtigt, der Empfangsschein werde mir ins Haus geschickt werden. Letzteres war freilich nicht geschehen, aber Möglichkeit blieb noch immer. Mit anbrechendem Tage kam ich zur Stadt zurück. Mein erster Gang war in die Wohnung des Sekretärs. Aber die Leute lachten und fragten, ob ich die Zeitungen nicht gelesen hätte. Das Handelsgericht lag nur wenige Häuser davon ab. Ich ließ in den Büchern nachschlagen, aber weder sein Name noch meiner kamen darin vor. Von einer Einzahlung keine Spur. So war denn mein Unglück gewiss. Ja, beinahe wäre es noch schlimmer gekommen, denn da ein Gesellschaftskontrakt bestand, wollten mehrere seiner Gläubiger auf meine Person greifen. Aber die Gerichte gaben es nicht zu. Lob und Dank sei ihnen dafür gesagt, obwohl es auf eines herausgekommen wäre. In all diesen Widerwärtigkeiten war mir, gestehe ich's nur, der Greisler und seine Tochter ganz in den Hintergrund getreten. Nun, da es ruhiger wurde und ich anfing zu überlegen, was etwa weiter geschehen sollte, kam mir die Erinnerung an den letzten Abend lebhaft zurück. Den Alten, eigennützig wie er war, begriff ich ganz wohl, aber das Mädchen? Manchmal kam mir in den Sinn, dass, wenn ich das Meinige zu Rate gehalten und ihr eine Versorgung hätte anbieten können, sie wohl gar, aber sie hätte mich nicht gemocht. Dabei besah er mit auseinanderfallenden Händen seine ganze dürftige Gestalt. Auch war ihr mein höfliches Benehmen gegen jedermann immer zuwider. So verbrachte ich ganze Tage, sann und überlegte. Eines Abends im Zwielicht, es war die Zeit, die ich gewöhnlich im Laden zuzubringen pflegte, saß ich wieder und versetzte mich in Gedanken an die gewohnte Stelle. Ich hörte sie sprechen, auf mich schmähen, ja, es schien, sie verlachten mich. Da raschelte es plötzlich an der Türe, sie ging auf und ein Frauenzimmer trat herein. Es war Barbara. Ich saß auf meinem Stuhl angenagelt, als ob ich ein Gespenst sehe. Sie war blass und trug ein Bündel unter dem Arme. In die Mitte des Zimmers gekommen, blieb sie stehen, sah rings an den kahlen Wänden umher, dann nach abwärts auf das ärmliche Geräte und seufzte tief. Dann ging sie an den Schrank, der zur Seite an der Mauer stand, wickelte ihr Paket auseinander, das einige Hemden und Tücher enthielt, sie hatte in der letzten Zeit meine Wäsche besorgt, zog die Schublade heraus, schlug die Hände zusammen, als sie den spärlichen Inhalt sah, fing aber gleich darauf an, die Wäsche in Ordnung zu bringen und die mitgebrachten Stücke einzureihen. Darauf trat sie ein paar Schritte vom Schranke hinweg und die Augen auf mich gerichtet, wobei sie mit dem Finger auf die offene Schublade zeigte, sagte sie, 5 Hemden und 3 Tücher. So viel habe ich gehabt, so viel bringe ich zurück. Dann drückte sie langsam die Schublade zu, stützte sich mit der Hand auf den Schrank und fing laut an zu weinen. Es schien fast, als ob ihr schlimm würde, denn sie setzte sich auf einen Stuhl neben dem Schranke, verbarg das Gesicht in ihr Tuch und ich hörte aus den stoßweise geholten Atemzügen, dass sie noch immer fortweinte. Ich war leise in ihre Nähe getreten und fasste ihre Hand, die sie mir gutwillig ließ. Als ich aber, um ihre Blicke auf mich zu ziehen, an dem schlaff hängenden Arme bis zum Ellbogen hervorrückte, stand sie rasch auf, machte ihre Hand los und sagte in gefasstem Tone, »Was nützt das alles? Es ist nun einmal so. Sie haben es selbst gewollt, sich und uns haben sie unglücklich gemacht, aber freilich sich selbst am meisten. Eigentlich verdienen sie kein Mitleid.« Hier wurde sie immer heftiger. »Wenn man so schwach ist, seine eigenen Sachen nicht in Ordnung halten zu können, so leichtgläubig, dass man jedem traut, gleich viel, ob es ein Spitzbube ist oder ein ehrlicher Mann. Und doch tut's mir leid um Sie. Ich bin gekommen, um Abschied zu nehmen. Ja, erschrecken Sie nur, ist's doch Ihr Werk. Ich muss nun hinaus unter die groben Leute, wogegen ich mich so lange gesträubt habe. Aber da ist kein Mittel. Die Hand habe ich Ihnen schon gegeben.« Und so leben sie wohl, für immer. Ich sah, dass ihr die Tränen wieder ins Auge traten, aber sie schüttelte unwillig mit dem Kopfe und ging. Mir war, als hätte ich Blei in den Gliedern. Gegen die Türe gekommen, wendete sie sich noch einmal um und sagte, »Die Wäsche ist jetzt in Ordnung. Sehen Sie zu, dass nichts abgeht. Es werden harte Zeiten kommen.« Und nun hob sie die Hand auf, machte wie ein Kreuzeszeichen in die Luft und rief, »Gott mit dir, Jakob!« »In alle Ewigkeit. Amen«, setzte sie leiser hinzu und ging. Nun erst kam mir der Gebrauch meiner Glieder zurück. Ich eilte ihr nach und auf dem Treppenabsatze stehend rief ich ihr nach, »Barbara!« Ich hörte, dass sie auf der Stiege stehen blieb. Wie ich aber die erste Stufe hinabstieg, sprach sie von unten herauf, »Bleiben Sie!« und ging die Treppe vollends hinab und zum Tore hinaus. Ich habe seitdem harte Tage erlebt, keinen aber wie diesen, selbst der darauffolgende war es minder. Ich wusste nämlich doch nicht so recht, wie ich dran war, und schlich daher am kommenden Morgen in der Nähe des Kreislerladens herum, ob mir vielleicht einige Aufklärung würde. Da sich aber nichts zeigte, blickte ich endlich seitwärts in den Laden hinein und sah eine fremde Frau, die abwog und Geld herausgab und zuzählte. Ich wagte mich hinein und fragte, ob sie den Laden an sich gekauft hätte. »Zurzeit noch nicht«, sagte sie. »Und wo die Eigentümer wären?« »Die sind heute frühmorgens nach Langenlebern gereist.« »Die Tochter auch?« stammelte ich. »Nun freilich auch«, sagte sie. »Sie macht ja Hochzeit dort.« Die Frau mochte mir nun alles erzählt haben, was ich in der Folge von anderen Leuten erfuhr. Der Fleischer des genannten Ortes nämlich, derselbe, den ich zur Zeit meines ersten Besuches im Laden antraf, hatte dem Mädchen seit langem Heiratsanträge gemacht, denen sie immer auswich, bis sie endlich in den letzten Tagen von ihrem Vater gedrängt und an allem Übrigen verzweifelnd einwilligte. Desselben Morgens waren Vater und Tochter dahin abgereist, und in dem Augenblick, da wir sprachen, war Barbara des Fleischers Frau. Die Verkäuferin mochte mir, wie gesagt, das alles erzählt haben, aber ich hörte nicht und stand reglos, bis endlich Kunden kamen, die mich zur Seite schoben und die Frau mich anfuhr, ob ich sonst noch etwas wollte, worauf ich mich entfernte. »Sie werden glauben, verehrtester Herr«, fuhr er fort, »dass ich mich nun als den unglücklichsten aller Menschen fühlte. Und so war es auch im ersten Augenblicke. Als ich aber aus dem Laden heraustrat und mich umwendend auf die kleinen Fenster zurückblickte, an denen Barbara gewiss oft gestanden und herausgesehen hatte, da kam eine selige Empfindung über mich, dass sie nun alles Kummers los war, Frau im eigenen Hause und nicht nötig hatte, wie wenn sie ihre Tage an einen Herd und Heimatlosen geknüpft hätte, Kummer und Elend zu tragen. Das legte sich wie ein lindernder Balsam auf meine Brust, und ich segnete sie und ihre Wege. Wie es nun mit mir immer mehr herabkam, beschloss ich, durch Musik mein Fortkommen zu suchen, und solange der Rest meines Geldes währte, übte und studierte ich mir die Werke großer Meister, vorzüglich der alten, ein, welche ich abschrieb, und als nun der letzte Groschen ausgegeben war, schickte ich mich an, von meinen Kenntnissen Vorteil zu ziehen, und zwar anfangs in geschlossenen Gesellschaften, wozu ein Gastgebot im Hause meiner Mietfrau den ersten Anlass gab. Als aber die von mir vorgetragenen Kompositionen dort keinen Anklang fanden, stellte ich mich in die Höfe der Häuser, da unter so vielen Bewohnern doch einige sein mochten, die das Ernste zu schätzen wussten, ja, endlich auf die öffentlichen Spaziergänge, wo ich denn wirklich die Befriedigung hatte, dass Einzelne stehen blieben, zuhörten, mich befragten und nicht ohne Anteil weitergingen. Dass sie mir dabei Geld hinlegten, beschämte mich nicht. Denn einmal war gerade das mein Zweck. Dann sah ich auch, dass berühmte Virtuosen, welche erreicht zu haben ich mir nicht schmeicheln konnte, sich für ihre Leistungen und mitunter sehr hoch honorieren ließen. So habe ich mich, obzwar ärmlich, aber redlich fortgebracht bis an diesen Tag. Nach Jahren sollte mir noch ein Glück zuteil werden. Barbara kam zurück. Ihr Mann hatte Geld verdient und ein Fleischhauergewerbe in einer der Vorstädte an sich gebracht. Sie war Mutter von zwei Kindern, von denen das älteste Jakob heißt, wie ich. Meine Berufsgeschäfte und die Erinnerung an alte Zeiten erlaubten mir nicht, zudringlich zu sein. Endlich ward ich aber selbst ins Haus bestellt, um dem ältesten Knaben Unterricht auf der Violine zu geben. Er hat zwar nur wenig Talent, kann auch nur an Sonntagen spielen, da ihn in der Woche der Vater beim Geschäft verwendet, aber Barbaras Lied, das ich ihn gelehrt, geht doch schon recht gut, und wenn wir so üben und hantieren, singt manchmal die Mutter mit darein. Sie hat sich zwar sehr verändert in den vielen Jahren, ist stark geworden und kümmert sich wenig mehr um Musik, aber es klingt noch immer so hübsch wie damals. Und damit ergriff der Alte seine Geige und fing an, das Lied zu spielen und spielte fort und fort, ohne sich weiter um mich zu kümmern. Endlich hatte ich's satt, stand auf, legte ein paar Silberstücke auf den nebenstehenden Tisch und ging, während der Alte eifrig immer fortgeigte. Ende von Abschnitt 3.